ihr macht mir Spaß. Wir kommen groß aus Wettendass. Wir drücken auf den grünen Knopf. Die Fernsehwelt steht auf dem Kopf. Kinderprogramm für uns gemacht. Das in Farbe kunterbunt. Bevor wie es singt und lacht im ZDF, da geht es mit. Die Hitparade machen wir. Wir tanzen Step auf.